50 languages. 78. 78. Adjektive 1. Adjektive 1. Eine alte Frau. Eine alte Frau. Eine dicke Frau. Eine dicke Frau. Eine neugierige Frau. Eine neugierige Frau. Ein neuer Wagen. Ein neuer Wagen. Ein schneller Wagen. Ein schneller Wagen. Ein bequemer Wagen. Ein bequemer Wagen. Ein blaues Kleid. Ein blaues Kleid. Ein rotes Kleid. Ein rotes Kleid. Ein grünes Kleid. Ein grünes Kleid. Eine schwarze Tasche. Eine schwarze Tasche. Eine braune Tasche. Eine braune Tasche. Eine weiße Tasche. Eine weiße Tasche. Nette Leute. Nette Leute. Höfliche Leute. Höfliche Leute. Interessante Leute. Interessante Leute. Liebe Kinder. Liebe Kinder. Freche Kinder. Freche Kinder. Brave Kinder. Brave Kinder.